Katastrophenwirtschaft. Giuseppe Tornatores 1986 entstandener Film Il Camorrista ist ein weitschweifiges Gangstermelodram mit Stärken und Schwächen, basierend auf dem Werdegang des Professors Raffaele Cutolo. Die visuell ansprechendste Szene des Films spielt sich im Gefängnis ab. Der Professor liegt im Bett und liest ein Geschichtsbuch. Ein dumpfes Grollen im Hintergrund lässt ihn aufblicken. Im Hintergrund hört man panisches Geheul. Erdbeben! Cutolo steht schwankend auf und öffnet die Zellentür, um zu sehen, wie das Poggio Reale-Gefängnis in Anarchie versinkt. Sekunden später hat Cutolo die Arme um seine beiden Hauptvollstrecker gelegt. Diese Chance schickt uns der liebe Gott. Es ist die Apokalypse für die alte Camorra. Was folgt, ist ein grausiger Hell-Dunkel-Karneval aus Messerstichereien, Knüppeleien, Lünchen und Erdrosseln, als Cutolos Männer das Chaos nutzen, um sich ihrer Feinde zu entledigen. Inmitten der lärmenden Massenpanik im Gefängnis erfolgt ein Schnitt, und wir blicken am Morgen danach in den Gefängnishof, wo etwa ein Dutzend Särge aus Kiefernholz in Lieferwagen verladen werden. Das Erdbeben vom 23. November 1980 war keine Kinofantasie. Mit seinem Epizentrum in den Bergen östlich von Neapel forderte es in Kampanien 2914 Menschenleben. Als Regisseur nutzte Tornatore seine künstlerische Freiheit und baute die Katastrophe in seinen Gangsterfilm mit ein. Als Historiker muss ich jedoch auf einige Punkte verweisen, bei denen Kunst und Wirklichkeit voneinander abweichen. Die Anzahl der Ermordeten zum Beispiel. Es gab nur 3 Todesfälle im Poggio Reale. Und weitere 3 am 14. Februar 1981, als Cutolos Männer infolge eines größeren Nachbebens erneut auf die Jagd gingen. Und dennoch wird selbst der größte Erbsenzähler unter den Historikern zugeben, dass Tornatores künstlerische Freiheit in einigen Fällen gerechtfertigt war. Er hatte beispielsweise absolut recht daran getan, das Erdbeben zu einer der zentralen Szenen auszugestalten. Der 23. November 1980, an dem Cutolo im seidenen Morgenrock seine Killer ausschickte, war in der Tat ein wichtiges Datum im Krieg der Nuova Camorra Organizzata gegen ihre Feinde. Der Grund, warum die Nuova Familia Puppengesicht Giacomo Frattini so sehr hasste, dass sie ihm den Kopf abschlug, war, dass er im November 1980 einer der Gefängniskiller des Professors gewesen war. Das Erdbeben markierte auch eine seismische Verwerfung im Wesen der neapolitanischen Camorra. Nach und infolge des Erdbebens tat die Camorra es endlich der Mafia und der 'Ndrangheta gleich, plünderte ebenfalls das Bauwesen und verschmolz dabei mit der politischen Klasse. Bemerkenswert war auch die Tatsache, dass die Organisation des Professors diesen Sprung in die Bauindustrie wagte, während ihr Krieg gegen die Nuova-Familie noch im Gange war. Das Erdbeben vom 23. November 1980 brachte die Probleme Kampaniens an den Tag. Prestigeträchtige Gebäude, errichtet mit staatlichen Mitteln, erwiesen sich als zu schäbig gebaut, um den Erdstößen standzuhalten. Der gesamte Flügel eines öffentlichen Krankenhauses im Dorf Sant'Angelo dei Lombardi stürzte ein und tötete mehrere Dutzend Menschen. Hier wurde, wie vielerorts deutlich, dass der Verteilung von Aufträgen und Arbeitsplätzen ein höherer Stellenwert beigemessen worden war, als der Errichtung eines Bauwerks, das diesen Namen auch verdient hatte. Die Reaktion des Staates auf den notwendigen Wiederaufbau nach dem Erdbeben war ein Paradebeispiel für schlechte Planung. Es galt nicht nur, die Trümmer wieder aufzubauen, sondern zudem neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen für das betroffene Gebiet. Doch konfuse Notstandsgesetze kreierten ein unentwirrbares Durcheinander aus Finanzierungsprogrammen. Gierige Politiker sahnten eilig ab. 2 Monate nach dem Erdbeben, im Februar 1981, kamen 316 Stadträte für Zuschüsse zum Wiederaufbau in Frage. 9 Monate später waren es schon 686. Etwa im selben Zeitraum erhöhte sich die Anzahl der gemeldeten Gebäudeschäden von 70.000 auf über 350.000. Entweder hatte das Beben seltsam verzögerte Nachwirkungen oder eine Menge Leute flunkerten, was das Ausmaß der Zerstörung anbelangte. Das Resultat dieses wüsten Durcheinanders war verheerend. Ende 1990, 10 Jahre nach dem Beben, lebten noch immer 28.572 Menschen in Notunterkünften. Wenige der versprochenen vielen tausend Arbeitsplätze waren tatsächlich geschaffen worden. Die Kosten waren in die Höhe geschnellt. Schmarotzer hatten ein Vermögen verdient. Ciro Cirillo stand im Mittelpunkt der christdemokratischen Patronagepolitik in Kampanien. Nach dem Erdbeben von 1980 übertrug man ihm die Verantwortung für die üppigen Geldmittel, die der Regionalregierung Kampaniens zum Wiederaufbau zur Verfügung standen. Bald darauf, am Abend des 27. April 1981, wurde er von der neapolitanischen Kolonne der Roten Brigaden entführt. Zunächst rief jemand bei einer Zeitung an, um sich zu der Tat zu bekennen. Dann ein kurzes Zwischenspiel banger Sorge. War das Bekenntnis echt? Und endlich der Beweis. Am Nachmittag nach Cirillos Entführung erreichte ein weiterer Anruf die Redaktion des Mattino, der größten Tageszeitung Neapels. Die Anweisungen waren kurz und bündig. In Riviera di Chiaia, Haus Nummer 275, findet ihr unter einer Mülltonne die Verlautbarung Nummer 1. Verlautbarung 1 enthielt ein Polaroid-Foto des Gefangenen, der vor dem groben, fünfzackigen Stern der Roten Brigaden saß. Darüber der Wahlspruch: Der Handlanger wird einem Gerichtsverfahren unterzogen. Auf fast 150 getippten Seiten einer weitschweifigen pseudomarxistischen Analyse des Staates Neapel wurde Cirillo als Weichensteller für den imperialistischen Wiederaufbau beschrieben.